immer meinen, weil ein Schwarzer hässlich ist, weil ein Schwarzer hässlich ist. Ist mir denn kein Herz gegeben, bin ich nicht von Fleisch und Blut, bin ich nicht von Fleisch und Blut. Immer ohne mein Belieben, wäre meine Spende Blut, wäre meine Spende Blut, wäre meine Spende Blut. Drum so will ich ein Liebe schnäben, küssen, zärtlich sein. Liebe, gute Worte gebe, eine Weiße nahm mich ein, eine Weiße nahm mich ein. Weiß ist schön, ich muss sie küssen, Mut verstecke dich dazu, Mut verstecke dich dazu. Sollte es dich zu sehr verdrießen, oh so mach den Augen zu, oh so mach den Augen zu, oh so mach den Augen zu.